Wir haben heute hier im Landtag einen Antrag gestellt, dass die Kappung beim Tausender-Kontingent der syrischen Flüchtlinge wegfällt. Das heißt, dass NRW unbegrenzt und nicht nur 1.000 Flüchtlinge hier im Land aufnimmt.